δες τε φεδέλες λαετί τριούμφαντες βενίτε, βενίτε ειν Βεθλέχεμ. Να τον δείτε Ρέγε Αγγελόν βενίτε αδωρέμους βενίτε αδωρέμους βενίτε αδωρέμους ους Δομινούν. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Reist ein Traum, bringt die Liebe und die Hoffnung den verlorenen, wie die Welt vergessen hat, wo sich die Straßen zwischen den Hütten Lanzon verirrten, wohnt die ungestillte Sehnsucht, die so alt ist wie die Welt. Wo ist Vergebung, wo die Erlösung aus all dem Leid? Wo ist Frieden, wo ist Heimat? Für alle Menschen, für alle Zeit, über den Hüten der Mehrheit leuchten, gibt sich ein Raune, Ave Maria, über die Länder, über die Meere, schwingt sich ein Ave Tiefer Nacht Gebete steigen, vom Himmel hoch die Sterne schweigen. Im Tal wird es still. als Nacht werden will. Ein Stern ersteht über dem Haus. Der Tag geht zurück, ein Traum winkt dir zu. Drum lächle Lichter schnell aus. Der Wind verspricht dir ganz leise, er nimmt dich mit auf die Reise, er singt dir sein Lied, aber dann wird er müde und schleicht sich verstohlen hinaus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Deine Wünsche dem Wind. Er hat auf der Welt sie alle gesehen und weiß, dass Millionen es sind. Er kennt die Großen und hinaus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Da weht der Wind, da weht Maria ihr Kind. Sie wiegt es mit ihrer schneeweißen Hand. Sie hat dazu kein Wiegen. Josef, liebe Josef mein, ach, hilf mir doch wiegen mein Kindlein. Wie soll ich dein Kindlein denn wiegen? Ich kann selbst die Finger kaum biegen. Auf dem Berge, da weht der Wind, da wiegt liegt Maria im Kind. Radio Ocupe con la mejor música para usted. En una humilde chofana leise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Wahrer Gott, hilf uns aus allem Leiden, rett uns von Sünd und Tod. Zur Weihnachtszeit ein Baum wie du mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Gesungen in sieliger Nacht, gesungen im sieger Nacht, Glocken mit heiligem Klang. Klinge die Erde entlang. Klinget mit lieblichem Schalle über die Meere noch weit, dass sich erfreuen doch alle seliger Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit einem Gesang, alle aufjauchzen mit einem Gesang, Glocken mit heiligem Klang. Klinge die Erde entlang, Glocken mit heiligem Klang. Klinget die Erde entlang. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. In allen Herzen vergehen Kummer heut und weh. Süß singt der Glockenton bei Nacht, das Fest der Liebe ist nun da. Und ein Wunsch stellt sich ein, möcht's auf Erden Frieden nimmer sein. Festlich strahlen Kerzen in allen Herzen vergehen, Kummer, Freud und Wehe. Ein einziger Wunsch stellt sich ein, möcht's auf Erden Frieden nimmer sein. Glocke klang aus der Ferne, über uns leuchten Sterne. Kein Mensch war am Kalt, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, weil wir leis nur noch flüstern. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Retritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört uns im Kätzchen. Es freut es an dir, dann wandern wir vier, morgen durch den weißen Hinterwald. Es freut es an dir, dann wandern wir vier, morgen durch den weißen Hinterwald. Jingle Bells, Jingle Bells, eine Schlittenfahrt, die macht Jung und Alt viel Freude, wenn der Schnee auch fällt. Jingle Bells, Jingle Bells, durch den Zauberwald, fahr so schnell du fahren kannst, dann wird dir auch nicht kalt. Hey! Eine Schlittenfahrt, die macht Juh und hat viel Freude, wenn der Schnee auffällt. Jingle Bells, Jingle Bells, durch den Zauberwald, falls so schnell du fahren kannst, da wird dir auch nicht kalt.